Tür. Yeah. Snacks, Urge, Pillar. Der Port ist back. Let's go. Mann, das sind 16 Bars. Für die Menschen, die mir wichtig sind, egal wie dicht ich bin, ich drück's einfach raus und schreib hin, was für mich richtig klingt. Und schwitze drin, jedes Wort ein Dank an meine Leute. Ich glaub, ihr wisst nicht mal, was euer Halt für mich bedeutet. Wir sind nicht nur ein Haufen Jungs mit den gleichen Problemen, sondern entschlossen, zusammen durch die gleiche Scheiße zu gehen. Und wir marschieren jeden Tag, investieren jeden Tag. Alles in Parts über Scheiße, die uns passiert jeden Tag. Ich will nur noch spitten, nach oben kommen. Oben bleiben, oben rhyme, Kohle machen und time, um somit auf dem Boden zu bleiben, somit zu zeigen, dass es sich lohnt, nicht auf Homies zu scheißen und zu beweisen, man kann es schaffen. Es lohnt sich zu leiden, lohnt sich zu schreiben, wenn man sagt, was man denkt, daran glaubt, was man sagt, drauf scheißt, was ein anderer glaubt oder sagt, Bruder. Ich höre, das sind mehr als nur Worte, ich pump direkt aus meinem Herzen diese ehrlichen Worte, ich brauch euch. Urge, Snagger, Ruhrpott. Das sind 16 Bars für meine Leute da draußen. Wie sieht's bei euch aus? Ich vermisse euch sehr, ich bin gefangen wie ein Tier. Ich will raus, es kommt mir vor, als wäre mein Leben verdammt. Doch meine Augen sind trocken, als hätte ich tätowierte Tränen auf den Wangen. Es ist krank, mein Blut ist fremd, ich bin nicht willkommen. Hier ist nichts umsonst, ich arbeite hart, um vom Dunkeln an das Licht zu kommen. Ich hab nur noch eine Handvoll Brüder, die ich liebe. Jeder meiner Jungs ist Kämpfer mit Herz, ich schwör's bei Gott, dass ich euch liebe. Ist es ernst, wenn ich sag, ich geh durch die Hölle für euch? Wir sind Hunde von der Straße, wir sind von den Tölen enttäuscht, vom Staat und Pädagogen. Wir waren am Boden, doch werden's hier leicht schaffen. Euch gehört die Hälfte, denn wir leben den gleichen Hustle. Wir leben im gleichen Wahn und geben einen Fick auf jeden. Der Pott ist für mich das große Ruhm, ich red nicht mit jedem. Nun ist es offiziell, kommt nicht mehr zu mir mit euren Features. Ich hab meine Fam und meine Jungs sagen, dass ziemlich tief passt. Ich brauche euch. Yeah, Big Pillar. Yeah, Ernst, Snagger. Yeah, sind Geschichte aus dem Opern, Alter. Das sind 16 Bars für drei Jungs aus meiner Jugendzeit. 16 Bars für eine gute Zeit, bis heute meine beste Zeit. Mann, in der ganzen Stadt gab's keine wie wir. Arnold, Sebo, Hassan, der Rest wollt sein wie wir. Die ersten Joints geraucht, die ersten Packen im Büros geklaut. Die ersten Partys mit Weed und Alk im Gartenhaus. Mann, wir waren jung und wild. Wir haben kein Fick gegeben, wenn Wichser reden, gab's paar Schellen, bis sie nicht mehr reden. Doch Zeit vergeht und wir sind älter geworden. Guck Silbo an, er ist sein Weg gegangen, ist Vater geworden. Und Arnold, ich weiß man, dieses Leben fickt wie eine Schlampe. Lass die Finger von dem Altmann und vergiss diese Schlampe. Und Hassan, Mann, ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn ich ehrlich sein soll, ich weiß nicht, ob du noch lebst. Moruk, doch sollte ich hab jetzt von euch keinen mehr sehen. Die Erinnerung an damals kann mir keiner mehr nehmen. Nie mehr.